Willkommen zu Creamspeak. Unser heutiges Thema lautet Guilty Pleasure. wir müssen gerade lachen. Wir haben die letzten fünf Minuten versucht, Ansagen und Ankommentationen zu machen. Und das wurde irgendwann immer alberner. Und dann ist irgendwann der Satz gefallen, wir müssen versuchen, dass wir so eine gesunde Mischung aus lustig und Adam Sandler finden. Und für die Leute, die das jetzt nicht ganz verstehen, ich hasse Adam Sandler. Edgy Quote. Ja, also Adam Sandler ist für mich, was Comedy angeht, wobei ich Comedy im Allgemeinen auch nicht wirklich mag. Aber, I hate everything that's fun. Ja, genau, ich hasse Spaß. Auf jeden Fall Adam Sandler, und ich habe letztens was gesehen, das hat mich wirklich nachdenklich gestimmt. Ja, nicht so, so nachdenklich hat es mich nicht gestimmt. Aber ich habe letztens einen Stand-Up-Auftritt von Adam Sandler gesehen und der war tatsächlich lustig. Und man hat dann wirklich gesehen, dass da, ich sag mal, so ein 20-jähriger Adam Sandler auf der Bühne steht und der Joke war, er ist Taxi gefahren und dann hat der Taxifahrer ein Tier umgebracht oder überfahren, aber er hat es halt nicht überfahren, er ist halt nicht ausgestiegen und hat das Tier abgestochen, sondern nur überfahren. Und der Witz war dann, dass er eben kein Trinkgeld gegeben hat, weil er das Tier überfahren hat, sondern weil er währenddessen das Taxameter nicht ausgemacht hat. Also irgendwie ein Witz, der jetzt okay ist, aber halt sehr viel besser als das, was man so aus den Filmen kennt, ne? Also selbst wenn man jetzt mal Werbung sieht, ich weiß noch, auf Netflix ist momentan ein Special mit ihm draußen, irgendein Film, The Funny Six oder so ein Scheiß, und es geht eigentlich nur um Esel, die an die Wand scheißen. Also wirklich, diese Ridiculous Szene. Ridiculous Six. Ja, Ridiculous Six, genau. Das war doch dieses, diese Scary Movie Version von diesem anderen Thing. Ja, Hateful Eight, genau, ja. Genau. Und was mich immer so wundert, ist, dass diese Adam Sandler Filme immer so viel kosten. Es sind ja 60 Millionen. Dann der Film Jack and Jill, ich habe auch nur den Trailer gesehen, 80 Millionen und hat 150 Millionen eingespielt. Also wirklich unglaublich. Das sind nur die Gag-Writer für Adam Sandler. Ich glaube, es sind alles einfach nur die Schauspieler, die man wirklich mit hartem Cash überreden muss, in solchen Scheißfilmen mitzuspielen. Das kann auch sein. Aber was ich halt traurig finde, ist, dass man wirklich merkt, dass da jemand ist, der erstmal natürlich lustig ist, ja, oder zumindest, ne, ein Talent dafür hat, andere zum Lachen zu bringen, und dann irgendwann in diesem ganzen Hollywood-Comedy-Sumpf, in diesem Sumpf stecken bleibt und irgendwann nur noch halb Witz, halb Werbefilme macht. Ich glaube tatsächlich, ist es irgendwann, du triffst irgendwann die bewusste Entscheidung zu sagen, so, okay, ab diesem, jetzt verkaufe ich meine Seele und ich werde mich nicht dafür irgendwie, ich werde alle Scham ablegen und einfach diesen Pfad jetzt gehen. Ja, ich denke. Weil ich glaube, sonst hältst du sonst, also oder du gehst wirklich richtig gut irgendwie in das Nutzen von Betäubungsmitteln über. Ach so, das kann auch sein. Und schießt dich richtig hart ab jeden Abend permanent einfach. Ich muss aber sagen, so bei den Leuten, die wirklich lustig sind, und ich rede jetzt nicht über unsere Comedy-Riege hier in Deutschland, Atze Schröder und fucking Atze Schröder, bitte. Eine Sendung ohne Atze Schröder. Also, wir haben drei Sendungen und nur zweimal über Atze Schröder gesprochen, also es geht. Ich weiß noch nicht mal, wie der Mittermeier, genau, Mittermeier auch und Dieter Nuhr, die finde ich alle nicht wirklich lustig. Das ist immer so deutscher Har-Har-Humor, wo man sich denkt, ja, okay, ich hab verstanden, warum es witzig ist, aber witzig finde ich es nicht. Und auch bei denen muss ja dann irgendwann der Punkt kommen, wo man auf die Bühne geht und sich sagt, boah. Und ich glaube, Heinz Strunk hat das mal gesagt, der große Lohn für Leute wie Mario Barth oder, ne, so halt der negative Lohn ist, wenn sie dann in der Münchner Arena stehen und vor 60.000 Leuten irgendwelche Frauen sind so und Männer sind so Witze reißen, einfach in die erste Reihe zu gucken, in diese Jogginganzugträger, die dann so richtig fein am Samstagabend zu Mario Barth gehen und den feinsten Adidas Garen übergeworfen haben. Zwirn. Und Naja, aber zurück zu Adam Sandler, und ich glaube, dass es bei ihm genauso ist, aber ich denke, dass Leute, die auch so ein bisschen emotional und reflektiert sind, und das sind ja doch die meisten Comedians, die dann, ne, so einen Schritt zurück und ich blicke auf die Welt und sehe das Lustige in den Dingen, die so passieren, ja. Gerade in den alltäglichen Dingen, und das zeugt ja eigentlich schon von einer gewissen Einfühlsamkeit oder, ne, von einer gewissen Empathie. Ja, du musst einfach, das Ding ist ja eigentlich bei Humor, du musst, um wirklich witzig zu sein, du musst eine gewisse Intelligenz mitbringen, um gute Pointen zu machen. So, weil im Grunde genommen, also gute Witze kombinieren ja eigentlich immer irgendwie das Erwartbare mit dem Unerwarteten so. Und halt stellen Bezüge her, die einfach auf den ersten Blick vielleicht nicht, die einem nicht einfallen, aber die dann bei näherer Betrachtung halt doch Sinn machen und halt irgendwie komisch sind. So. Und genau. Glaube, das ist halt, ja, das ist halt der Witz. Ja. Also eine Sache gibt es ja auch noch, Leute wie Atze Schröder haben ja auch wirklich Witzeschreiber, ganz extrem, auch für die Bühne, ne? Ja, so, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Und gerade in diesem amerikanischen Comedy-Beruf, das geht halt wirklich los, dass die Leute klein in den, wie nennen wir es? In den Clubs, ja, Open Mic Comedy Clubs anfangen. Und da hast du ja gerade Geld, um ein bisschen Brot am Ende der Woche oder am Anfang der Woche zu kaufen. Ja. Da hast du natürlich kein Geld für Witzeschreiber. Das heißt, du musst schon selber damit ankommen. Und ich glaube, so um das mal ganz kurz abzuschließen, Adam Sandler hat einfach wirklich nicht nur seine Seele verkauft, sondern auch jetzt sprichwörtlich verloren. Ich glaube, der Mann ist einfach leer, und das merkt man seinen Filmen auch an. Und ich glaube auch diesem ganzen Rat Pack von, wie heißt der nochmal? Rob Schneider zum Beispiel. Ich glaube, denen geht das genauso. Die sehen einfach nur, okay, mit dem Film können wir so und so viel Millionen verdienen, und die Leute gehen anscheinend trotzdem rein. Wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Film Jack and Jill sehen, also warum geht man in so einen Film rein, wenn man sich den Trailer anguckt? Ähnlich wie bei dem jetzigen Warcraft-Film. Und ich stehe ja wirklich auf Fantasy. Leben abzulenken. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber okay, sind wir bei Lastern. Okay, ein Laster, das ich nicht habe, ist Warcraft. Ich bin der edgy Move von Maschu. Das ist das heutige Thema Laster. Und ich kann ja schon mal so genau sagen, was nicht mein Laster ist. Habe ich auch erst zweimal in drei Folgen gemacht. Also. Ja, das ist immer noch die Mehrheit der Episoden, die wir bisher haben. Das ist repräsentativ. Nein, Quatsch. 60%. Okay, Laster. okay, sind wir bei Laster. Hast du dir mittlerweile eins überlegt? Ich habe ihn nämlich eben auch schon ganz spontan. Ja, ich habe tatsächlich nebenbei gedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber eben wo wir jetzt bei Witzen waren oder auch schlechter Comedy oder sowas, ich bin ja großer, also ich mag ja gerne, das finde ich eigentlich wirklich, also genieße ich eigentlich so ein bisschen diese Satire-Landschaft, die wir in Deutschland haben, so ein bisschen politisches Kabarett und so. Und bin halt großer Heute-Show-Gucker und Anstalt und halt eben auch vor allen Dingen früher Extra 3, weil ich komme ja auch aus Hamburg, also ich habe diesen leichten Nordbezug. Und was ich wirklich, also die haben einfach immer mal wieder so Glanzmomente dabei, aber ich muss echt gestehen, ich hab's ein bisschen an den Nagel gehängt, obwohl ich das irgendwie immer treu durchgezogen habe, weil die einfach teilweise total schlecht sind. Das ist genau das Problem beim Deutschen. Ich habe wirklich den Eindruck, es ist gar nicht so, es ist nicht, dass sie es nicht versuchen oder so. Es ist einfach nur, ich habe das Gefühl, das sind so ein bisschen, also manchmal, ne, Leute, die zu spät diesen Karrierezweig sozusagen eingeschlagen haben und dann einfach so ein bisschen, you tried. Ich will nicht sagen, dass ich es besser könnte, aber es sind einfach manchmal Dinge, wo ich sage, okay, bei manchen Gags oder manchen Dinger, anstatt es dann auf die Bühne zu bringen, so mach's lieber gar nicht. So. Mein Problem mit deutschem Humor und deutschem Kabarett ist, dass es mir immer irgendwann zu karlauerig wird. Okay. Und das zieht sich tatsächlich, ich glaube, so auch durch die komplette Riege an Kabarettisten und lustigen Menschen in Deutschland. Und man gibt dann natürlich immer Leute wie zum Beispiel Loriot, ne, der Germany's Funny Sweetheart geworden ist, und über den darf man ja auch gar nichts Schlechtes sagen, fällt mir jetzt auch so persönlich, ehrlich gesagt, nichts Schlechtes ein, muss ich auch wirklich dazu sagen. Dann hat man zum Beispiel das noch ist auch ein bisschen Kindheit schon und so. Eigentlich Aktivisten wie Martin Sonneborn, den ich, wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich da was Schlechtes drüber sagen kann. Das ist halt unterschiedliche Stile, ne? Martin Sonneborn ist halt wirklich, der ist ja quasi Performance-Künstler sozusagen. Richtig, genau, und der hält das auch seit ein paar Jahren jetzt schon durch. Ja, mega. Und ja, aber solche Leute kann ich instinktiv finde ich die schon gut. Einfach, weil die auch auf der Seite der Guten stehen. So, genau, ne? Da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Selbst wenn der irgendwas Schlechtes macht, was ich nicht so gut finde, sage ich, ja, er hat immer noch was Kleines damit erreicht. Ja. Aber wirklich auf dem Boden liegen, oder ich meine, Man erkennt immer daran, dass jemand wirklich gut ist, ein guter Comedian, ein guter komischer Künstler, wenn man alleine ohne Gruppendynamik zu Hause sitzt und über etwas lacht. Und das habe ich eigentlich wirklich nur bei einer Handvoll von Comedians. Da fällt mir jetzt ein, mein absoluter Liebling, Louis C.K. Ja, klar, Louis C.K. ist ja, Bill ist Burr. Sogar so ein Millennial-Ding. Ja, so. ich glaube auch, der trifft einfach wirklich ja, mega. Die Zeit. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen reflektierter Humor. Das ist auch der Einzige, der sich über alles lustig machen kann, weil er einfach dieser dicke 40-Jährige ist mit roten Haaren. Und es kommt einfach auch authentisch rüber. Ich kaufe ihm ab, dass er genau das sagt, dass er sich zu Hause voll ist. Ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen das Erfolgsrezept von Louis C.K. Der hat eigentlich kaum Filter darüber. Er hat wirklich mehr so, das ist wirklich mehr so sein Stream of, dieser zynische Stream of Consciousness, den er auf der Bühne sozusagen einfach abspielt. Und ich glaube, das ist das, was ihn so bestechend macht. Bill Burr ist auch super. Wen ich auch sehr gerne mag, ist Donald Glover, der bei Community auch. Den mochte ich zum Beispiel gar nicht. Und ich kann auch nicht sagen, warum. Das ist wieder so ein Fall, von dem ich schaue mir den an und ich denke mir, komm, jetzt lach endlich. Du willst den mögen, aber ich schaffe es einfach nicht. Keine Ahnung. Wobei der Cracker-Dick-Joke war ziemlich gut. Dann finde ich Jim Jefferies. Das ist ein Australier, der in Amerika wohnt, den finde ich gut, aber der ist so ein bisschen Louis C.K. of Dope. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Der hat jetzt auch gerade ein neues Special, das gucke ich mir, glaube ich, heute Abend an, alleine. Und weil meine Freundin ihn nämlich nicht sehen will, ist sie nämlich, glaube ich, zu eklig. Dann gibt's noch einen Engländer, den finde ich auch sehr gut. Aber wir sind, also was diese Leute eint, ist, dass sie eigentlich alle sehr heftig sind in ihrem Humor. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Millennial oder so ein moderner Humor, dass man einfach wirklich unverblümt die lustige Sprache braucht, aber auch zum Teil eine vulgäre Sprache. Ohne jetzt wirklich nur vulgäre Pointen zu haben. Es ist ja weniger vulgär als Selbstzweck, zu sagen so, ich hau jetzt mal ein paar schlimme Wörter raus. Sondern es ist mehr dieses, es ist halt egal, worüber du redest. Und also weil du quasi einfach alles, du redest über alles und da sind halt auch, diese Gruppe umfasst sozusagen auch alles, was es halt an irgendwie tabuisierten Begriffen gibt. So. Und das ist halt einfach so nonchalant, wird das halt so rausgehauen. Weißt du, wie ja auch irgendwie Louis C.K. mal so einen guten Necrophilia-Joke sowas raushaut. Ja, ich glaube, dann kann man vielleicht sagen, weil wenn ich darüber nachdenke, dann könnte das vielleicht auch eins meiner Laster sein, dass ich auf extrem ekligen Humor stehe. Wenn ich nämlich darüber nachdenke, dass ich jetzt als Gitarrenlehrer so einen Humor niemals im Beisein meiner Schüler oder noch schlimmer der Eltern der Schüler, Eltern der Schüler bringen könnte, dann würde ich sagen, um wieder so leicht zum Thema zurückzudriften, ist das auch mein Laster. Was war dein Laster jetzt eigentlich nochmal? Hast du überhaupt schon was gesagt? Ich habe versucht, dieses extra drei Dinge zu machen, aber eigentlich bin ich da ja schon raus. Was mir jetzt aber gerade tatsächlich noch eingefallen ist, das ist aber weniger so ein Laster, wo ich sage so, das ist mir total peinlich, sondern das ist eigentlich so ein Ding, das schreibe ich mir fast aufs T-Shirt, weil ich das eigentlich total geil finde. Also und wir sind ja schon beim Entertainment-Sektor, sage ich mal. Was ich immer sehr gerne mache, wenn ich bei meiner Freundin zu Besuch bin, weil ich habe hier keinen Fernseher, aber wenn ich bei meiner Freundin zu Besuch bin, dann gucken wir immer sehr gerne zusammen auf, wie heißt der Sender, Six? Nee, Six, ne? Irgendwie so. Ja, dieser, ich glaube. Bisschen Mädchensender und so. Say Yes to the Dress oder so ähnlich heißt das. Dieses, wo die so Brautkleider aussuchen und da gibt's irgendwie Lori's Bridals in Atlanta und dann haben die halt irgendwie diese ganzen American Chicks, die da halt ihre Brautkleider aussuchen und irgendwie inklusive der ganzen Entourage, die halt dann mitgenommen wird. Weiß nicht, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, irgendwie so dann am besten noch so, und da gab's dann irgendwie so Folgen, wo halt dann irgendwie so der Dad so ein Kriegsveteran ist mit irgendwie nur noch einem Arm oder so und dann quasi die, so dieses, diesen Passive-Aggressive Ding so hat und dann quasi irgendwie das Mädel nur das den Dress nimmt, der irgendwie am beschissensten aussieht und ihr überhaupt nicht steht, aber halt, weil das irgendwie den Dad glücklich macht, ne? Und du merkst so, wie innerlich zerrissen sie da ist in diesem Interview und dann, das ist wirklich so, du entziehst sozusagen ein bisschen oder schöpfst neue Lebensenergie aus dem auf Leinwand gebannten Leiden anderer Menschen. Ich glaube, das wäre mein Guilty Pleasure oder mein, ja. Ich finde Guilty Pleasure hat so eine leicht andere Bedeutung, ne? So ein Laster oder halt Guilty Pleasure ist halt, ne, so eine Genugtuung, die ja mich absolut befriedigt. Und bei mir ist das eine Nespresso-Kaffeemaschine mit diesen grauenhaften Aluminiumkapseln von diesem grauenhaften, menschenaufreibenden und zerstörenden Konzern Nestle. Hast du eigentlich mal ein Bild von dem Nestle-Chef gesehen? Sofort googeln, du sitzt auch am PC. Guck dir mal den Nestle-Chef an. Der Mann sieht aus wie jeder generische Superbösewicht in einem Marvel-Film. Es ist unglaublich. Okay. Der Mann sieht so aus. Paul Bulke, kann das sein? Gib einfach Nestle-CEO ein. Ich hab Nestle-CEO, aber kommt kein Bild. Ach so, vielleicht wurden alle runter. Ich finde, der sieht halt aus wie so ein, also wie so ein bisschen wie so ein FIFA-Funktionär. Ne? Ja, ja, also das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Basically ne? Marvel-Villain. Ja. Genau, und ja, das Schlimme ist, der Kaffee schmeckt halt lecker, du hast dir schnell einen Kaffee gemacht und aber jedes Mal habe ich das Gefühl, als würde ich anstatt Wasser meinen Kaffee mit Kindertränen aufbrühen. Und jedes Mal bei jedem Nespresso denkst du so, ja. Thank you, Paul Bulke. Genau, und jedes Mal, wenn ich das Ding zumache, höre ich so ein leichtes Na. Das ist, glaube ich, mein Hauptguilty Pleasure. Als wir das Thema geschrieben haben, fiel mir auch ein, ich bin gar kein so lasterhafter Mensch. Vielleicht muss man dafür Mitglied bei der CDU sein oder so, weil die haben ja auf jeden Fall Laster dafür, dass ständig Christlichkeit gepredigt wird, zum Beispiel, weil hier der Seehofer, der war ja auch einer der mindergroßen Vorreiter gegen die Homo-Ehe und hat gesagt, bei uns nicht. Und dann hat er seine Frau betrogen. Also sagt er immer so, Schwule, Sakrileg der Ehe, aber in einer Hetero-Ehe die Frau betrogen. Ja, ja, ja. Ne? Das ist glaube ich, so ein bisschen so ein, ich glaube, das ist, also Lasterhaftigkeit ist immer, es ist immer, steht immer in Relation zu dem, was du dir selbst halt für moralische Ansprüche stellst. Weißt du, wenn du halt sagst, so hier, ich bin jetzt irgendwie der Jesus Christ Superstar, und dann ist halt jeder Fehltritt im Grunde genommen, verstößt du halt gegen deinen eigenen Kodex. Wenn du halt von vornherein sagst, okay, ich habe jetzt, so geht so viele Prinzipien, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du halt mal, ne, ein bisschen an dich selbst denkst oder so und halt. Ja, das ist man ja auch nicht. Auf andere Scheiße. Also, ja, gut, es gibt ja, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich rauche ja. Was ja eigentlich auch so ein Laster ist, aber es ist jetzt nicht wirklich Guilty Pleasure, das rauchen ja andere wirklich auch und es ist jetzt nicht so, als würde ich ständig blöd angeguckt werden, wenn ich jetzt, was weiß ich, zum Beispiel Katzen häuten würde als Guilty Pleasure und sage, das ist mein absolutes Ding. Immer wenn ich eine Katze sehe, muss ich einfach, so, das würde ich sagen, okay. Die Häutungsfantasie. Ja, richtig, genau, das wäre so ein absolutes Laster, aber heutzutage gibt es überhaupt noch so große Laster? Was fällt mir jetzt spontan ein als Laster? Was irgendwer machen würde. Ich glaube auch tatsächlich in Bezug auf einen selbst ist es wahrscheinlich mittlerweile relativ egal. Also in dem Moment, wo es irgendwie, was du jetzt eben meinst mit den Nespresso-Kapseln oder sowas, ne, wo andere sagen, zu Schaden kommen wegen deiner Selfishness. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo dann, was du vielleicht nicht auch irgendwie direkt auf dein Tinder-Profil schreibst oder so. Ne? Ja, genau. Also dann dieses klassische, ja, mecker du mal darüber, dass du nur die billige Aldi-Kaffeemaschine zum Geburtstag bekommen hast und nicht die teure Nespresso, während Kinder in Afrika an Hunger sterben. Ne? So, ja. Also das ist ja dann auch, hängt ein bisschen immer damit zusammen. Aber vielleicht sind wir auch einfach eine solch lasterhafte Gesellschaft, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir jetzt so alles Lasterhaftes tun, was vielleicht in anderen Zeiten oder einfach objektiv betrachtet sehr lasterhaft ist. Ich meine, wir sitzen gerade an einem wunderschönen Sonntagnachmittag hier vor teuren oder relativ billigen, aber immer noch mit Geld bezahlten Mikrofonen, anstatt unseren Eltern auf dem Feld zu helfen, so wie man das vor ein paar hundert Jahren gemacht hat. Aber okay, weiter geht's mit Laster. Ich glaube, ich habe ein Laster, das auch noch in der heutigen Zeit als total ekelhaft und pervers gilt. Und zwar sitze ich manchmal in der Straßenbahn und reibe mich. Nein, ich esse gerne Pizza mit Sauce Hollandaise. Und auch Schnitzel mit Soße Hollandaise. Siehst du, denkst du, und eben als ich gesagt habe, Katzen häuten und mich an Kindern reiben, why not? Ist doch, aber Pizza mit Soße Hollandaise, wow! Ja, das liegt aber, ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass ich eigentlich kein Spargelesser bin. Also ich bin quasi nie wirklich an Soße Hollandaise rangeführt worden, bis ich irgendwann mal gesagt habe, so, weißt du was, ich esse jetzt mal Spargel. Keine Ahnung, weil ich das noch nie wirklich gemacht habe. Ich aber auch nicht. Und deswegen bin ich nicht so, habe ich nicht so den Bezug zu Soße Hollandaise. Ich kann es mir bei Schnitzel allerdings schon wieder besser vorstellen als auf Pizza. Also ich bin dann zum Beispiel eher der Typ, ich baller mir dann halt so, wenn ich schon so ein bisschen spicy Pizza habe, dann haue ich mir noch richtig schön so Sriracha-Soße drüber und zerstöre halt allen Geschmack, der schon auf der Pizza quasi vorhanden ist eigentlich. Das ist auch so ein Ding, was ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich guilty ist oder so, ne? Das ist eigentlich mehr so mein, das ist eigentlich mehr so mein Stil beim Kochen. Also ich verwende sehr gerne Ketchup, Brühe und Maggi einfach zum Kochen. Finde ich grauenhaft. Ich finde, das ist unglaublich, finde ich total super. Also zum Beispiel, das ist was, was ich immer heimlich machen muss, wenn ich mit meiner Freundin, wenn ich irgendwie Bolognese mache oder sowas, und ich mache eine exzellente Bolognese. Ach, du hast dann auch so einen Ring mit so einer doppelten Kammer mit ein bisschen Maggi drin, wo du dann heimlich am Tisch was reinmachst. So ein Renaissance-Vergiftungsring, wo meine so Notration Ketchup drin ist, und dann sage ich so, wow, look over there, honey, have you seen that flying elephant? Und dann einfach meine Dosis Ketchup rein, weil nämlich, das ist nämlich das Ding, es geht weniger um den Tomatengeschmack, weil dafür gibt es halt Tomaten, ne, und Tomatenmark und derlei Produkte. Es geht um den Zucker eigentlich, der drin ist. Da ist mega viel Zucker drin, und anstatt halt irgendwie zum Beispiel die Zwiebeln vorher so ein bisschen anzukaramellisieren oder so, baller ich einfach Ketchup rein. Easy going. Finde ich auch. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch, ich habe das auch letztens, habe ich ein Steak gegessen mit so einer richtig leckeren Barbecue-Soße, also ein Rindersteak. Und ich weiß ganz genau, ich wüsste jetzt schon instinktiv 10 Leute aus meinem näheren Bekanntenkreis, die mich wahrscheinlich schlagen würden dafür, die mir das Schnitzel aus dem offenen Mund hauen würden oder mich abstechen würden mit dem Steakmesser. Wenn ich das, die finden das auch immer schlimm. Was, du, ist das nicht roh? Was? Du willst das Medium durch? Ja, das wäre dann vielleicht auch Guilty Pleasure, dass ich auch Soßen auf alles drauf habe. Aber das ist ja eh so, und das ist ja eh so ein Phänomen, was irgendwie halt, keine Ahnung, was so, habe ich den Eindruck, was es seit es Instagram sozusagen gibt, hat dieses Phänomen an Popularität gewonnen, ist so dieser Food-Snobismus, weißt du? So dieses so, I only eat my steak, I don't even make steak, I just eat the cow, like directly off the field. Weißt du, es ist einfach so ein bisschen diese, dass auf einmal jeder so ein richtiger Sternekoch irgendwie ist. Ja, genau, jeder und jeder. Vielleicht hat das wahrscheinlich auch was mit Kochsendungen zu tun, dieser ganze. Oh, das stimmt, das Kochen wurde in die deutschen Wohnzimmer gedrängt, und die ganzen Hobbyköche wurden aus dem Wohnzimmer dann in die Küche gedrängt. Ja. Dieses prollige zur Schau stellen. Ich meine, mittlerweile, also es gab es auch, würde ich mal sagen, so eine Hochzeit. Jetzt hat es wieder ein bisschen. Genau, mittlerweile ist es wieder out und peinlich, so. Das zu machen. Aber so dieses zur Schau stellen der Essenskreation, ob das jetzt im Restaurant ist, irgendwie teuer oder halt irgendwie zu Hause irgendwas Fancy-mäßiges gemacht, das ist so ein bisschen dieses Food-Porn. Bilder posten, ne? Das ist so ein bisschen das, hier, schau mal, mein Porsche des kleinen Mannes, so ungefähr. Mir war das immer peinlich, aber so durch und durch. Auch, ich glaube sogar, before it was uncool, war mir das schon peinlich, mein eigenes Essen zu fotografieren. Und ich glaube, ich habe das zweimal gemacht, als es wirklich geil aussah. als ich wirklich was halt richtig Feines gemacht habe und meiner Freundin einfach, ja, da war die nämlich, glaube ich, in Bayern bei ihrer Mutter, und ich dachte mir, guck mal hier, I can live on my own. Und da wollte ich einfach ein bisschen angeben. Aber Essen, das ist doch eigentlich ein schönes Thema. Essen ist doch, glaube ich, wirklich noch so ein Laster. Und ich meine jetzt hier nicht in Richtung Fettshaming und alle Dicken haben keine Selbstdisziplin. Sondern wirklich viel und ungesund essen ist doch eigentlich so ein großes deutsches Laster oder so im Allgemeinen ein westliches Laster. Ne? Also ich kann ja zumindest, da habe ich eine richtig schöne rezente Anekdote. Ich war gestern halt im Zuge des Spiels nochmal ein bisschen schön im Irish Pub, so, ne, habe schön entsprechend paar Guinness irgendwie reingestellt. Und dann halt im Anschluss, wo es dann Richtung nach Hause ging und der alkoholgetränkte Körper dann sagte so, jo, jetzt brauche ich aber mal irgendwie einen Döner, um das Ganze aufzusaugen, ne? Logischerweise einen geholt, schön David Hasselhoff-mäßig zu Hause hier gegessen, wie so ein Schwein. Und dann heute Morgen mir halt irgendwie jetzt, glaube ich, schon die, keine Ahnung, das fünfte geile Sandwich, weißt du, so diese Sandwiches, wo du mehr Belag als Brot hast und dann einfach noch so das Ganze quasi mit Remoulade so marinierst. Und ich habe wirklich, da erinnere ich mich noch dran, das war jetzt vor einer halben Stunde oder so, wo ich mir das letzte Brot gemacht habe. Aber ich, während ich schon dieses Soup, ich liebe belegte Brote, ne? Ich bin ein riesen Stullen-Fan so. Und also richtig immer schön geil, so Schinken, Käse, schön gesalzene Butter, irgendwie geile, ich habe immer diese Sandwich-Gürkchen, ne? Diese, also eingelegte saure Gurken quasi. Und dann halt Remoulade drauf, was jetzt auch nicht unbedingt mega gesund ist, ne? Aber okay, weiß ich auch nicht. Und hab mir wirklich, während ich in dieses Sandwich reinbeiße, gedacht so, boah, geil, nachher bestelle ich mir richtig schöne Pizza. dazu muss man sich ungefähr vorstellen, wie der Max aussieht. Der Max ist gefühlt 2,50 Meter groß und wiegt 30 Kilo. also wie uns damals bei Akte X immer diese grauen Männer aus dem All gezeigt wurden, nur mit kleinerem Kopf, aber ungefähr der gleichen Hautfarbe. Das heißt, der Max kann viel, aber du isst auch etappenweise. Du bist nicht so einer, der dann isst und dann isst er auf und dann ist gut. Ich habe den Max jetzt schon mehrmals beim Essen beobachtet. Der isst immer Und dann wartet der eine halbe Stunde und dann isst der weiter, wartet wieder eine halbe Stunde. Man kriegt den nicht aus der Wohnung, ne? Wenn man ihm einmal was zu essen gibt. Und, ist tatsächlich so. Ich muss so über den Tag verteilt so kleine Snack-Einheiten zu mir nehmen. Es liegt aber auch daran, dass ich ganz schnell in so einem Food-Koma bin. Sobald ich einmal wirklich was großen richtige Mahlzeit gegessen habe, bin ich danach irgendwie ausgenockt für nächste halbe bis eine Stunde. Aber zurück. Ja. Zum Laster. Und zwar, ich glaube, dass man wird ja damals so mit diesem Belohnungsessen wirklich darauf konditioniert, als Kind, damals, nicht vor ein paar Minuten, sondern damals als Kind, also meine Mutter hat das gemacht, bei deine vielleicht nicht, aber mir war das so, ich erinnere mich noch ganz genau, ich war damals nämlich ein Dicker, also jetzt nicht so super, aber schon ein dicker Junge, und damals war das immer, da gehen wir in die Stadt zum Einkaufen, damals in Bonn. Und dann am Ende so zur Belohnung dann McDonald's oder Fast Food. Ja, vor allem dann richtig antrainiert wird. Hey, das ist ja super, du hast ein bisschen abgenommen, die Hosen klappen jetzt wieder. Und zur Belohnung kriegst du jetzt so richtig einen fetten McRib und wirst wieder fett. Und wenn du zu Hause angekommen bist, passen die Hosen schon wieder nicht. Und ich weiß noch, wie das ist als Kleiner. Du kannst alles sein als Kind. Du darfst nur nicht fett sein. Du kannst hässlich sein, du kannst klein sein, groß sein, nur nicht fett sein. Dann hast du verloren als Kind. Immer noch, als Mensch. So, und ich weiß noch, und dann stand man damals da in der Umkleidekabine und es war heiß und man schwitzte und die Hose wollte nicht zugehen und dann dachte man sich, ich muss abnehmen und man hasste sich so richtig selber und unzufrieden hat man dann doch die größere Hose genommen und dann war man draußen und dachte sich, boah, endlich. Und dann sagt die Mutter McDonald's, ja klar, warum nicht? Ja, und ich glaube, das klingt alles mega traurig. Ja, es ist schon, ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, du als 50 Kilo Mensch verstehst das natürlich nicht, diese Probleme. Ja, nee, das war tatsächlich nicht nie eins meiner Probleme. Ich war ein bisschen nerdy als Kind damals. Das war aber eigentlich auch ganz gut so. Naja, auf jeden Fall, ich wollte eigentlich gar nichts sagen. So, wir machen dann jetzt unsere erste kleine Pause. Und sehen uns dann gleich im nächsten Vlog. Wir haben keine Musik dieses Mal, ne? Wir haben gesagt, Musik ist. Genau, wir machen, das war letzte Folge mal was zum Ausprobieren. Wir machen jetzt einfach ein kleines Päuschen, damit jeder mal auf Klo kann, sich was zu essen holt, einen Rauch, einen kleinen McRib holen, Hose anprobieren, gucken, ob sie noch passt. Nespresso, Kinder sterben lassen. Richtig. So, wir hören uns nach der Pause bei Creamspeak. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Wir haben eine kleine Richtigstellung oder einen kleinen Zusatz zu. Du hast eine Richtigstellung. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich habe ja letzte Woche behauptet, Philip Morris steckt hinter der Be Smart, Don't Start Raucherkampagne. Das ist wohl so nicht richtig. Wobei ich mir ganz sicher bin, dass ich damals auf Plakaten von einer Anti-Raucherkampagne Philip Morris gelesen habe. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das diese Be Smart, Don't Start Kampagne war. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ich habe meine Hausaufgaben tatsächlich gemacht. Ich hätte es auch eigentlich letztes Mal total direkt rausfinden können. Da steht nämlich auf der EFT Nord, diese Stiftung, die da hintersteckt, auf der Website gemeinnützig, anerkannt, unabhängig, vernetzt. Und bei unabhängig steht einfach, dass EFT Nord lehnt eine Förderung durch Institutionen ab, die den Satzungszwecken widersprechen. Dazu zählen Tabak, Alkohol und Glücksspielwirtschaft. Ah, okay. So, also eigentlich, ich meine gut, nach Selbstangabe, so, wir können jetzt mal die Aluhüte aufziehen und natürlich sagen, es ist alles trotzdem Paul Bulke von Nestle steckt dahinter. Und, ich habe aber was, war nicht Nestle tatsächlich dabei? Aber ich habe was anderes. Und zwar, erstmal, es kann sein, dass die früher mal vor 10, 15 Jahren das Ganze losgetreten haben. Es kann aber auch sein, dass es noch andere Kampagnen gab, denn Philip Morris hat tatsächlich Kampagnen selber gestartet. Und zwar war das ganz lustig, weil die haben ja auch wirklich so ein Smoker Research Institute, wo die dann immer beweisen, dass Rauchen ja gar nicht Lungenkrebs verursacht und so ein Kram. Und die haben damals nach diesen Studien dann die Ergebnisse der Studien veröffentlicht und meinten, dass dank ihrer Kampagnen das Rauchen unter den, 10- bis 20-Jährigen wirklich zurückgegangen ist. Aber das war wohl gar nicht so. Also diese Studien waren wohl alle nicht gefaked, aber schon ein bisschen gefälscht. Also so leicht. So ein bisschen gefälscht. Genau. Aber also zumindest leicht manipuliert. Und was sich dann herausgestellt hat, ist, dass die staatlichen Kampagnen tatsächlich einen großen Erfolg zu verzeichnen haben, dass die Jugendlichen immer weniger rauchen in den letzten 10, 15 Jahren, aber die von Philip Morris geführten Kampagnen, die vielleicht mit Absicht auf Nicht-Rauchen ist uncool, ne, was wir letzte Woche glasklar herausgefunden hatten, dass es nichts Uncooleres gibt als alte Lehrertypen, die nicht rauchen und den Schülern sagen, das ist richtig cool. Es gibt nichts Uncooleres als alte Leute, die sagen, das ist richtig cool. So, ja. Aber da wollten wir noch mal ganz kurz klarstellen, wir haben nichts dazu gefunden, wir wollen jetzt hier auch nicht falsche Infos streuen oder am Ende von Philip Morris verklagt werden, weil zwei Podcaster mit 60 Fans auf Twitter behaupten, dass Rauchen vielleicht nicht gesund ist. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, weil du das Wort cool so oft benutzt hast, ich finde das erstaunlich, wie zeitlos das Wort cool, also jetzt von der Bedeutung her, auch geblieben ist, weil in der Regel würdest du ja davon ausgehen, dass, also sagen Begriffe, die das beschreiben, was cool beschreibt, dass die halt relativ schnell wieder out sind, wenn die älter sind. Aber das gibt's ja wirklich schon total lange. Und es ist immer noch cool. Genauso cool wie damals. Ja, cool ist einfach... Cool ist cool. Das ist einfach gute Sache. Echt fucking cool. Ich bin ja ganz froh, dass das Wort geil nicht so extrem in der Gesellschaft angekommen ist, wie das Wort cool. Es ist ein bisschen in dieser prolligen Nische geblieben. Es ist vor allem immer auch noch sehr vulgär. Aber manchmal darf man auch sagen geil. Also manchmal, wenn man wirklich voll dabei ist. Es gibt ja auch so liebevolle Abwandlungen von geil, die dann auch wieder so ein bisschen, weißt du, ne, wo du das dann irgendwie in den eloquenten Gymnasiasten-Sprachgebrauch irgendwie einpflegen kannst oder so. Dann bring mal bitte ein Beispiel dafür. Jetzt Geilinger. Bin ich gespannt. Sehr gut. Geilinger. Richtig Geilinger. Wir haben, Geilung. Womit wollten wir weitermachen? Genau, noch eine Sache. Letzte Woche war so pessimistisch und alles war blöd mit Atze Schröder und Wurst und Feministin und Vergewaltigung. Und deswegen wollten wir heute mal wieder ein bisschen oberflächlicher werden. was wir auch jetzt in den letzten 30 Minuten wirklich gut geschafft haben. Genau, und ich hab eine schöne Anekdote. Ich habe gestern mein alljährliches Sommerkonzert mit meiner Musikschule gehabt, ich werde auch nicht weiter darauf eingehen, auf diese 10-stündige Tortur, die ich mir da antue. Aber ich war da in einem kleinen Dorf und ich sag gar nicht wo und gar nicht mit wem. Namen und Personen sind frei. Namen, Personen und Inhalte sind frei erfunden. Und ich war in einem kleinen Dorf und ich muss ja mal sagen, ich bin absolut kein Mensch, der jetzt in den nächsten 20 Jahren nochmal im Dorf leben will. Ich war in einem Rewe, weil ich 2,5 Stunden totschlagen musste. Und ich bin einfach so, wie ich bin, lächelnd und grinsend, positiv eingestellt durch den Laden gegangen. Und ich habe wieder eine Wurstverkäuferin von vor 30 Jahren getroffen. nee, das nicht. Ich war ja noch nie da. Ich war ja zum ersten Mal da. Und also, ich habe aber wirklich das Gefühl gehabt, wie missmutig und griesgrämig mich die Leute angeguckt haben. Ich habe einfach nur gelächelt und zum Beispiel stand ich an der Kasse und es hat ein bisschen länger gedauert, weil die Frau nur meine Eier einscannen musste. Und die hat halt die Nummer von meinen Eiern nicht gefunden. Also musste die nochmal zur Theke laufen. Hatten deine Eier keinen Barcode oder was? Richtig, genau. Ich habe mir den damals Also zwei einzelne Eier gekauft. Ich hab mir den damals ausbrennen lassen wieder. Was war ja in den 90ern, war das so cool, sich die Eier tätowieren zu lassen. Also nee, zurück dazu und nein, Quatsch. Und es ging wirklich nur um so eine 6er. Ich hab's jetzt abgekauft. Ich habe keine genauere Insight in die 90er, weil ich da also, nicht nein, das ist self-aware war. Wir haben auf jeden Fall rannte sie dann zurück und ich stand dann da und ich hab mir so ein paar kleine Melonenhappen geholt und stand dann da grinsend und bat der Frau neben mir und so, Melönchen? Ne, und sie guckte mich und ihr Mann nahm sich schon so schützend zur Seite, als hätte ich jetzt eine Pistole in der Hand gehabt. Und das war wirklich extrem. Vielleicht bin ich auch einfach nicht fürs Dorf gemacht. Vielleicht auf jeden Fall schön war. Zu high und du hast dich einfach vor dieser Musikschulgeschichte so krass abgeschossen, genau, um das zu überleben, dass die einfach Leute dachten so, oh shit, those junkies again. Ich war auf jeden offering Fall. Offering melons and shit. Ich war auf jeden Fall mal wieder schwer davon beeindruckt, nicht wie engstirnig, das klingt doch jetzt wieder gemein, aber unlustig, glaube ich. Oder einfach unlocker, der war jetzt nicht der Riesengag, den ich da gerissen habe. Es war einfach nur so, ja, warum nicht auch nett und lustig, anstatt griesgrämig durch den Tag gehen. Aber okay. Gestern auch wieder so einen Moment gehabt, da war ich auch irgendwie auch einkaufen und war fürs Spiel noch ein Sixer Bier geholt, so, ne? Und dann stand da so eine Gruppe, ich glaube, es waren Amis, ich bin mir aber nicht ganz sicher, halt so ein bisschen, weiß ich nicht, Austauschschüler oder College irgendwas. Die standen da so ratlos vor dem Bierregal und konnten sich irgendwie scheinbar nicht entscheiden. Dann war ich schon fast wieder aus dem Gang raus und dann dachte ich mir so, nee, ich schnack die jetzt nochmal an und meinte so, hey, ne, braucht ihr irgendwie eine Beer-Recommendation? So, und hab denen halt ein bisschen einmal so den Lowdown gegeben auf die deutsche und polnisch-tschechische Bierlandschaft so und Kölsch und so weiter. Und die waren irgendwie total dankbar und total happy. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen so ein Ding. Du hast ja tatsächlich, also gerade in Deutschland, weil wir einfach so eine extrem distanzierte Gesellschaft sind, mit super viel Privatspace sozusagen, das ist immer ein totaler, also das ist so ein richtiges Roulette, was du spielst, wenn du halt auf Leute zugehst und irgendwie fremde Leute anquatscht, in guter Absicht. Weil es kann sein, dass die einfach das überhaupt nicht erwarten und dann einfach so super defensiv reagieren dann. Ja, vielleicht bist du das auch mehr gewohnt, weil du aus dem hohen Norden kommst. Meine Mutter hat mir das letztens auch noch erzählt. Wir sind ja alle rheinische Frohnaturen und alle hier groß geworden und sind das vielleicht einfach gewohnt, dass man dann da mit den Kindern zusammen am Spielplatz steht und dann geht man danach Kaffee trinken zusammen oder lädt sich auf Kaffee und Kuchen ein, wenn die Kinder in der Schule sind, und dann ist man noch tatsächlich irgendwie befreundet oder wenigstens bekannt. Meine Mutter sagte schon, dass das bei Bremen da oben so gar nicht funktioniert. Und ich habe jetzt auch eine lange Zeit in Wuppertal gewohnt und da war das genauso. Ganz herrlich unverbindliche Leute und das war auch gar nicht gewollt. Das ist da noch nicht in der Gesellschaft angekommen, dass man einfach mal Hallo zueinander sagt oder sich mal ein Lächeln zuwirft. Ja, ich glaube auch. Das ist wieder so ein Ding, da in der Beziehung kann man wahrscheinlich ein bisschen amerikanischer werden. Oder halt Kölscher. Ja, so, vielleicht. Ne? Ja, also ich so. muss da noch was sagen, dann in dem Supermarkt war ich noch beim Bäcker nebenan und die junge Bedienung war super nett und hat mich auch angegrinst und hat gesagt, ja, das ist doch, also so ein freundliches Flirten, nicht dieses. Und du nur so, Melönchen? Ja, klein Melönchen. Nee, was ich sagen möchte, ist, die war nämlich sehr nett und ich bin dann nämlich mit meinen drei schweren Einkaufstüten dazu ein Brot kaufen gegangen, kam dann später nochmal zurück, weil ich noch einen Cappuccino haben wollte, und dann war die so lieb und hat gegrinst und hat mir mit Kakaopulver ein Smiley auf die Schaumkrone gemacht. Oh, und da dachte ich mir, da ist Maschu, die Welt doch. Du fucking Ladies, ja, man. Und ich dachte mir nur, I could have you. I could have you. Nein, das dachte ich mir nicht. Ich dachte, weil so ein liebes Flirten, deswegen kann ich das hier offen im Podcast sagen, da schäme ich mich auch nicht für. Das hat auch nichts mit Guilty Pleasure zu tun. Nee, da null. Bin ich auch meiner Freundin so nicht böse, wenn die sowas macht. Einfach mal so nett zueinander sein, auch gerade zum anderen Geschlecht. Oder jetzt auch, ne, meinetwegen homosexuell, wenn man jetzt merkt, dass der andere Mann. Sexist, ne? Hallo. Ja. Aber es geht halt darum, so einfach freundliches genauso. Flirten, das muss ja nicht immer sowas Vulgäres sein. Von, nee, gar nicht. Pack auch das mal die Hupen, ja, jetzt so kannst du auch die Hupen ja auspacken. Ne? So ein gutes WM-Flirten beim Public Viewing. Schön von hinten ein bisschen angrinden. Ja, richtig, genau. In der Masse. Nein, ich meine wirklich einfach so. Das mache ich auch immer, so mache ich in vollen U-Bahnen auch immer so. Ich packe dann so ein bisschen den Twerk-Move aus. Immer. Am besten bei schlafenden Leuten. Genau, während die sitzen und du stehst daneben so. Und genau. Langsam bewegen sich so die Jiggly Parts so in Richtung des Gesichts. Nein, sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, nein, no means no. Und ich sehe das ganz genauso. Das ist so ein bisschen, es ist ja oft auch, glaube ich, so ein bisschen halt die Leute, die so generell auch so, oder weiß nicht, das sind ja oft so Situationen, bilde ich mir zumindest ein, wo dann dass mein Gegenüber wahrscheinlich auch eh irgendwie vergeben ist oder sowas, wie ich auch glücklich, ne? Und trotzdem ist so ein bisschen so, hey, ne, wären wir jetzt nicht irgendwie vergeben, dann würden wir uns vielleicht nett finden und uns auf einen Kaffee einladen oder sowas. Und so ist es einfach nur so, weißt du was, ich finde dich nett, ich mach dir jetzt mal einen Schoko-Smiley auf den Cappuccino drauf. So, weißt du, so ein, so appreciate. Ich gehe dann noch einen Punkt weiter und verfalle dann immer kurz, ich bin immer kurz davor, noch in eine Panik zu verfallen, so, oh mein Gott, was ist, wenn die jetzt irgendwie rauskommt und sagt, ja, wollen wir Nummern tauschen, und da muss ich die total enttäuschen, und dann muss ich sagen, ruhig, Maschu, ruhig. Dann muss ich sagen, das Ganze ist nämlich so, die freut sich jetzt für die nächsten 2-3 Stunden, bevor er wieder einfällt, scheiße, ich arbeite in einem Bäcker in einem totalen Kackdorf und muss jetzt gleich wieder die griesgrämigen Leute, die Melonen von dem Typen nicht haben wollten, bedienen. Also halten wir fest, Maschu ist eigentlich Melon-Christ, der ab und zu arme Dörfer besucht, wo eigentlich alle nur sich permanent eigentlich kurz davor sind, sich umzubringen, und dann reicht er den Leuten Melonenstückchen und flirtet genau mit den Bäckerinnen und erhält ihre armseligen Daseins. Ich habe gestern wieder 2-3 Leben gerettet. Ja, so. Genau. Und ja, das ist aber auch tatsächlich eine gute Art und Weise, das für sich selbst so darzustellen vor sich selbst, weil man kann es ja letzten Endes nicht, also, ne, beweis mir mal das Gegenteil. So, wer weiß, vielleicht hätte sie sich ja wirklich umgebracht, wenn du ihr nicht ein Melonchen. Das denke ich mir auch. Und dann trägst du einfach ein positives einen positiven Eindruck von dir selbst, kannst dir mal schön auf die Schulter klopfen. Und ja, ist ja letzten Endes scheißegal. Und ich finde, es ist auch sowas, nett sein, ohne was dafür bekommen zu wollen. Man sagt sich nicht so, weil ich bin ja jetzt schon seit einigen Jahren vergeben, aber trotzdem mache ich sowas sehr gerne. Ist doch einfach schön, jemand anderen zum Lachen zu bringen. So, und jetzt auch Schluss. Vor allen Dingen, weil man sich danach so sehr, sehr gut fühlt. Genau. So, das, ja, oder, ist oder so ein bisschen dieser das egoistische Motiv hinter dem Altruismus, dieses, ne? Boah, was hab ich? Mann, bin ich ein toller Kerl, du. Da habe ich zu der, dann will ich jetzt mal, wenn wir schon auf der positiven und auf der Gutmensch, wir sind ja die Gutmenschen, das haben wir, können wir, werde ich nicht müde zu betonen, wir sind die Guten und auch die Gutmenschen. Und an der Stelle kann ich gerne mal, da kann ich mal gerne mein Shoutout of the Week, würde ich gerne geben, weil ich es vorhin wieder mal gemacht habe seit langer Zeit. Es gibt eine, lass mich lügen, ich glaube, das ist von den United Nations die App. Oder nee. Also doch, ich glaube United Nations World Food Program. Und genau. Und zwar Share the Meal heißt das Ding. Es ist halt so eine normale Smartphone-App. Ne? Die kann sich halt irgendwie jeder runterladen. Android, iOS, glaube ich, alles drauf. Und du kannst quasi, hinterlegst einmal deine Kontodaten oder deine Kreditkartendaten und kannst dann immer, die haben verschiedene Projekte am Laufen und halt in verschiedenen Abschnitten irgendwie, und kannst halt mit einem Klick von einem Button, der Gedanke ist jedes Mal, wenn du, oder das heißt jedes Mal, ne, wenn du halt isst, share the meal, so, gib das, die Mahlzeit an irgendwen, an Bedürftige weiter, ne. Und dann haben die halt jetzt gerade, sind irgendwie halt syrische Flüchtlinge im Libanon, glaube ich, hier, genau. Und halt dann gibt es irgendwie, weiß nicht, hatten die bei Afrika, Lesotho, irgendein Pilotprojekt. Und das sind dann meistens solche Dinger, wo halt dieses, also du, ne, die garantieren halt irgendwie, dass dann für einen Tag, eine Woche oder ein Jahr oder sowas halt so ein Kind davon. Kontrollieren die, ob man was isst? Wird das dann irgendwie mit Pulsmessern genau, und so? Dass du unterm Radar dann heimlich wieder was gegessen hast. Sendest so eine Nahrungsanfrage und du hast, so lange ist das pending, bis das Kind dann auch tatsächlich seinen Haferschleim da gegessen hat. Ich glaube, das ist eher so, du hast ja dann diese, ne, das Handy merkt ja, wenn du was gegessen hast. Und jedes Mal, wenn du was isst, schicken die dir so ein Bild von so einem traurigen kleinen Kind mit Fliegen ja, in den Augen, genau, und Hungerbäuchen. So und dann zoomt das auch rein. Like you just had that triple supreme burger. Also, would you like to buy that one piece of bread for the... Genau, und die filmen dich dann auch, wie du dir so einen richtig dicken Burger reinstopfst und dann läuft das auf der Website von denen. Max hat mal wieder gegessen. So eine Facial Recognition. Genau, Max hat mal wieder gegessen, ohne was abzugeben, und dann zeigen die rechts ein Bild von einem hungernden Kind und links, wo du dir gerade so einen richtig feisten Burger in die Schnauze schiebst. Du kannst dann auch genau, du kannst auch genau bestimmen, was sie dann zu essen bekommen. Ne? Du hast halt entweder so Basic-Menü Haferschleim und dann halt noch so, do you want to add extra bacon? So, nope. Wobei, ja, das wäre wahrscheinlich für muslimische Kinder sowieso nicht, ja, genau, die beste Idee. Nee, aber was ich noch kurz dazu sagen wollte, was ich halt super dabei finde, das ist halt meistens daran gekoppelt, dass sie quasi dann auch das Essen in der Schule sozusagen bekommen. Also sprich, die kriegen nicht nur Essen, sondern die kriegen das Essen in der Schule, und das heißt, die... Und dann werden die vom Lernen abgehalten, oder was? Jedes, genau, Mal. Das wird ihnen halt irgendwie hingestellt, damit die sich überhaupt nicht konzentrieren können. Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, und ich finde, das ist eine nette Sache, weil ich mach das jetzt schon länger. Ich bin so gut. Und es ist irgendwie echt, ne, wenn ihr langweilig ist, statt halt das irgendwie, das jedes zehnte Mal, wenn du Facebook checkst, machst du halt diese App auf und spendest halt einen Dollar. So, ne? Es ist halt so Micro-Donation-mäßig. Ist echt eine super Sache, glaube ich. Share the meal. Shoutout. Guilty Pleasure. Oh, ja. Children in Need. Wir genau, gehen weiter im Thema Guilty Pleasure. Und ich glaube, wie schon gesagt, ich bin gar nicht so der Lasterhaft. Ich trinke auch nicht viel Alkohol. Ich habe noch ein Ding, das ist aber weniger ein Pleasure, das ist mehr so ein Guilty Frustration Thing, was ich mache. Masturbieren. Das auch. Ständig, jetzt gerade. Ich bin sehr gut darin geworden, während Podcasts sehr leise zu masturbieren. Ja. Das ist eine Guilty Pleasure. Der hat extra deswegen ein Noise Gate an, damit man das nicht hört. Genau. Und zwar habe ich das total aufgegeben, Müll zu trennen, was ich früher wirklich immer sehr, das habe ich immer sehr gerne eigentlich gemacht, weil ich das irgendwie fand, das war eine logische, gute Idee. Aber es ist einfach dieser Moment, wo du dann deine feinsäuberlich getrennten, mühevoll irgendwie sortierten Müllsäcke runterbringst, und dann ist einfach diese scheiß Kunststoff, diese gelbe Tonne halt immer irgendwie voll, weil nur eine davon dasteht, und dann schmeißt du es halt letzten Endes alles in die schwarze Tonne, weil du bringst ja den scheiß Müll nicht nochmal hoch. So. Wir haben tatsächlich jemanden, der bei uns im Haus unseren Müll kontrolliert und reinguckt. Oh, und Gott. Ich finde es auch grauenhaft. Das ist auch unser Nachbar, der schließt jeden Abend. Hinterlässt er dann auch so passive-aggressive Notes genau, in der Mülltonne. Genau, so. Der kommt da mit so einem Buch. So. und einer Marke genau vorbei gesehen. Und ist der Müllpolizist und der steht dann auch immer bei uns an der Tür und gibt uns Verwarnhinweise. Nee, der schließt auch jeden Abend ab 10 Uhr die Tür zu, was der Max und andere Freunde haben das auch schon gemerkt. Ich muss die dann immer aus dem dritten Stock begleiten und denen die Tür aufschließen, weil der Angst hat, dass eingebrochen wird. Auf jeden Fall. Alter, das kapiere ich auch nicht. Also ohne Spaß, ist bei uns auch so ein Ding. Da wird immer die Haustür unten zugeschlossen. Und ich muss jedes Mal, wenn du halt, keine Ahnung, ne, wie halt ganz normal, so Leute um 4 Uhr morgens da nach Hause schickst, total besoffen, gehen die runter und müssen dann nochmal irgendwie klingeln, weil die halt nicht rauskommen. So, weil die halt eingeschlossen und sind. Und das einzig Schöne daran. Ich frage mich einfach, wer bricht denn in so ein Wohnhaus mitten in der Stadt ein? Oh, ich, wer macht das denn? Dazu muss ich aber auch noch was sagen. Das ist also bei uns mal passiert. Was? Ja, und zwar ja, okay, eine Woche in du Wuppertal. Ja total aber, in der dodgy das ist aber egal. Also, eine Woche, bevor ich aus Wuppertal ausgezogen bin, ist tatsächlich über mir, also wir haben schon im dritten und im vierten Stock ist eingebrochen worden, richtig knallhart, Tür aufgebrochen und Notebook mitgenommen. Und das ist so eine meiner größten Ängste. Da hat doch bestimmt ein Drogendealer gewohnt. Nee, das kann natürlich auch sein. Aber es war ein junges Mädel. Ich weiß aber, dass der früher einen Drogendealer gewohnt hat. Also, ja, siehst du, vielleicht war das noch, vielleicht hat er das nicht mitbekommen, den Adresswechsel, und hat dann einfach da eingebrochen und gesagt so, oh, scheiße, egal, nehme ich jetzt halt das Notebook mit. So, ne? Wer weiß, aber. Weil das ist doch niemand, der geht daran vorbei, so sagen so, ah, das Haus sieht das Typ-Versprechen aus. Ich, da gehe ich mal in den dritten immer, Stock. Aber dreht da die Tür ein. Naja, auf jeden Fall, ich finde das immer schon arg übervorsichtig, aber der hat auf jeden Fall, der wirft manchmal, reißt unsere Müllsäcke auf und trennt dann da. Und ich bin auch ganz ach, ehrlich. Der macht das zum Trennen. Der so. Trennt auch zum Teil. Ich dachte, das wäre so einer, der dann die Rechnungen durchliest und das, dann halt irgendwie so. Ich bin mir relativ sicher, dass er das so als kleinen Lohn mitnimmt und sagt, jetzt habe ich deinen Müll getrennt, jetzt darf ich mir noch durchlesen, so. Dass letzte Woche, was weiß ich. Schön MacRib und ein paar Rechnungen. Genau. Und die Würstchen, die der weggeworfen hat, waren ja auch noch gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Damit gehen wir in unsere nächste kleine Pause. Und worüber reden wir denn am Ende? Sollen wir am Ende wieder Rubriken machen? Ja, Rubriken finde ich gut. Ja. Lass uns mal die Pause jetzt nochmal offiziell beginnen. Ja, dann beginnen Pause. Wir jetzt offiziell die Pause. Die war aber eben schon. Es ist jetzt alles schon von Musik überspielt. Willkommen zu Creamspeak. Wir zeigen Ihnen heute, wie man aus der eigenen Sackhaut einen Zeppelin baut. Okay. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Wusstest du, dass der Delfin, der Flipper gespielt hat, sich umgebracht hat? Hey, ist das nicht total common knowledge? Ist das so? Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich glaube ja. Ich habe das letztens gelesen. Der Delfin, der Flipper gespielt hat, hat sich umgebracht. Und zwar mit Alkohol und Schmerztabletten. Mit einer abgesägten Schrotflinte. Genau. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Unser Thema diese Woche ist Guilty Pleasures, aber das haben wir jetzt eigentlich weitestgehend, glaube ich, abgehakt. Deswegen kommen wir mal zu unseren Rubriken. Und die erste Rubrik ist Cream of the Week. Ich habe hier einen News-Artikel, beziehungsweise es ist gar nicht so ein konkret, ich habe keine konkreten Artikel dazu, aber es ist eine Story, die ich letzte Woche entdeckt habe. Sie ist auch schon was älter tatsächlich, aber ich habe es eben erst diese Woche gefunden, deswegen ist es diese Woche jetzt Cream of the Week. Und zwar gibt es in Amerika eine Fitness-Center-Kette, quasi so eine Art McFit oder sowas, ist glaube ich auch so ein bisschen Discount-mäßig, sieht zumindest ziemlich billig aus. Übrigens, da muss ich ganz kurz einwerfen, mein McFit, wo ich jetzt anfange, weil meine Freundin auch schon da ist und ich jetzt nicht mehr woanders hin kann, hat kaum Internet und wenn dann nur E-Netz. Das ist die letzte Sauerei. Ich bin jetzt darauf angewiesen, dieses fürchterliche McFit-Fernsehen zu sehen. Du musst deine ganzen Memes vorher runterladen. Ich muss mir jetzt alles vorher runterladen oder ich muss mich dabei hören, wie ich schwitze, stöhne und Sport mache, was grauenhaft ist. Und das ist so wie beim Sex, sich die ganze Zeit im Spiegel anzugucken. Und ich weiß nicht, wie es bei euch draußen ist, aber das ist so ein Guilty Pleasure von mir. Das echt? Ich zum Beispiel sehr wir haben ja so eine riesige gläserne, also so eine Spiegelwand da an der Seite. Und ich versuche immer, zur Wand hin Sex zu haben. Das ist ja, sehr. Und dann gucke ich manchmal über meine eigene Schulter, um länger zu können. Okay, auf jeden Fall, McFit, besorgt euch ordentliches WLAN da unten. Ihr habt keine Lust da drauf. McFit ja, Köln. Ich finde, wir können mal, das wäre mal Hashtag Destroy McFit. Ja. Nee, Hashtag lass mal eine Twitter-Kampagne starten. Richtig. Diese kommende Woche und McFit mit Hass-Mails bombardieren. Gucken, ob wir das WLAN nicht mal ein bisschen aufmöbeln können bei dir. So, So, also, worum es bei mir geht. Es gibt ein Ding, das heißt Planet Fitness. Das ist halt diese amerikanische Fitnesskette. Und die haben scheinbar wohl sowas, das nennt sich, also die haben so eine krasse Inclusion Policy. Ne? Das ist so ein bisschen Social Justice mäßig, dass also jeder soll sich da wohl und willkommen fühlen. Und die wollen halt wirklich niemanden ausgrenzen. Und es ist halt so ein Everybody's Fitness Center. Und dann haben die aber eine Einrichtung da, das nennt sich Lung Alarm. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ne, so wie würde man es nennen, so Pumperalarm oder sowas, irgendwie so, oder Tier, ja. So, ne, so Mucki, ja, die kenne ich von McFit dafür. Die haben zwar ja, kein genau, WLAN, aber ganz viele Pumper, wo du wirklich denkst, wobei ich sagen muss, ich war jetzt letztens duschen und ich war ganz allein. Und das lag, glaube ich, gar nicht an mir. Ich glaube, ich war so ein Vorreiter. Alleine duschen? Ich war alleine duschen. Ja, ich weiß nicht, wie das in Fitnessstudios sonst so ist, ob die Leute da ständig duschen gehen. Aber ich glaube, ich war auch ohne Badehose, also richtig ganz nackt. Und ich war ganz allein da drin. Pleasure. Das ist auch so ein Gilt. In öffentlichen Gebäuden zu duschen heimlich. Achso, okay. Ich dachte jetzt nackt zu duschen zu Hause. Achso, das versuche ich zu vermeiden. Also, weiter. Ach, guck mal. Tatsächlich, das Ding ist, ich habe jetzt gerade mal einfach, damit ich keinen Bullshit erzähle, es ist dir tatsächlich die Top-Definition für Lung bei Urban Dictionary ist, bezieht sich sogar auf Planet Fitness. Oh, ganz kurz, bei mir klingelt es an der Tür. So, ich habe mir gerade eine kleine Pizza kommen lassen und leider beim Aufnehmen eine vollkommen Pizza, vergessen. Eine Pizza. Vollkommen, das waren die Nutten. Meine Freundin ist nicht da. Jetzt, 5 Minuten später, bin ich natürlich wieder da. Und es geht jetzt gleich weiter. Du warst gerade bei Fitnessstudios. Genau, ich wollte die Urban Dictionary Definition für Lung vorlesen. A word made up by Planet Fitness used to describe one who grunts, drops weights and judges. At Planet Fitness there is a lung alarm that will go off if they believe you to be a lung. Und das ist nämlich genau das, worum es da geht. Und zwar ist es wirklich, man muss sich das vorstellen, ich habe mir die Bilder angeguckt, das ist so ein fetter lila Button. Also es hat, das ganze Fitnessstudio ist gelb-lila, so richtig schön augenkrebsmäßig. Also so Wohlfühlatmosphäre meinst du? Richtige Wohlfühlatmosphäre, genau, wie auf dem wie nennt sich das? Wie sagt man das? Auf der Kirmes. Bei uns heißt das nämlich Dom in Hamburg, aber das ist eine andere Geschichte. Also auf der Kirmes diese geilen Neon-Rotations-Karussell-Dinger, so eine Geschichte. Das heißt also, man hat also wirklich so in diesem Laden so ein gewisses Zeitfenster zwischen total fett und sportlich, in der man ruhig trainieren kann. Und ansonsten wird man immer nur fies angequakt aus genau, Lautsprechern. Genau, also das ist tatsächlich so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich da nur so wieder mal wieder so halb informiert. Das ist tatsächlich so, dass die so eine Art so ein Dezibelmeter-Messer da haben. Und wenn du halt wirklich dann so, wie beim Fitnesspumpen normalerweise halt üblich, einfach so richtig schön so, weißt du so, ne? So richtig schön gruntest ja. Halt so und deine geilen irgendwie 180 Kilo da pumpst, dann wird halt dieser Alarm ausgelöst, wenn du zu laut halt schnaubst und grunzt so, ne? Und dann wirst du quasi aus diesem Fitnessstudio rausgeschämt, weil du halt andere irgendwie, keine Ahnung, intimidatest oder so mit deiner... das abends ausmachen, wenn dann die mexikanischen Reinigungskräfte da durchgehen und schnaufen. Ja. Ich wollte einen schnellen Witz dazu machen und dann ist mir das Wort Mariachi nicht eingefallen. Ja. Political correctness at its best. So, und ich habe tatsächlich, dann gab es noch so ein, das war irgendwie so von diesem einen Daily Show Correspondent, haben sie da so ein Interview gemacht mit so einem Typen, der halt, weil das war halt so ein bisschen so ein Nerd, ne? So ein nerdy Guy, der halt irgendwie nach nichts aussieht mit so einer Brille und deswegen hat er halt ein bisschen, ist er halt pumpen gegangen, so, ne? Weil der halt, ne? Ja. Sonst, so, muss er ja, halt, genau. Was willst du machen? Die Unzulänglichkeiten so, ne? Mit Muskeln. Genau, und den haben die da halt rausgekickt aus diesem Fitnessstudio, weil der halt irgendwie die anderen Gäste da einschüchtert angeblich mit seinem Lunking. Und dann hatten die da noch halt so eine gute ja, aber was Manager, hat er denn gemacht? So eine Local, ja, der hat gepumpt, einfach zu laut gestöhnt. Der hat zu laut gestöhnt beim Pumpen und deswegen sind da die Leute ein bisschen crazy geworden. Und dann ist der Lunk-Alarm angegangen und dann gehen alle in eine Reihe und haben so lange Stöcke und haben dann so und Hantelstangen. Shame. Genau, shame. Und gehen damit und schubsen den dann aus dem Lager. Da musst du bestimmt auch. Der muss dann auch so einen Walk of Shame aus dem Fitnesscenter rausmachen, nackt. Der wird dann auch rasiert. Und wird dabei mit Proteinshakes beworfen. Ja, und mit abgelaufenen Proteinshakes. High-Protein-Stool. Ja, so ungefähr. Ja. Ja, und das fand ich irgendwie ganz kurios und ich würde gerne diese Geschichte nochmal weiter verfolgen, weil ich glaube, das ist noch gar nicht so ja, und es ist ja auch gar aktuell. Nicht so weit davon weg, bei uns auch irgendwie anzukommen, ne? Es gibt ja auch bei uns im Fitnessstudio. Die schalten bei uns ja auch schon das WLAN immer ab in den Fitnessstudios. Stimmt, weil das ist intimidating, genau. Diese ganze dieser ganze frei zugängliches Internet. Also, ich finde es eine gute Cream of the Week. Meine Cream of the Week ist allerdings Tesla. Und zwar die Automarke von Elon Musk. Und es hat aber wahrscheinlich... Der Name ist schon so musky, das ist intimidated mich. Ich würde eigentlich direkt mal gerne den Lang-Alarm bitte den Lang-Alarm. Elon Musk ist ja ein Entrepreneur und Erfinder und alles mögliche. Elon Musk ist ja eigentlich auch einer von den Guten, ne? Also eigentlich ist es ja einer der Besten, der Gutmenschtisten. Genau. Aber er hat jetzt auch einen Menschen auf dem Gewissen, denn sein selbstfahrendes Auto, der Tesla 6, hat einen überholenden LKW von rechts nicht gesehen und dabei ist einer gestorben. Und ich habe gerade jetzt noch gelesen, nach dem Unfall, also auch ist nach dem Tod, ist das Ding noch weitergefahren. Hab ich auch gelesen. Und zwar heißt das für mich eigentlich nichts anderes als Fahrerfluchtprotokoll initiated. Und ja, genau das Problem ist aber, das Fahrerfluchtprotokoll war nicht ganz auf der Höhe und er ist dann doch an den Strommast gefahren. Aber das finde ich eigentlich noch viel interessanter. Das heißt, wenn man dann ohnmächtig ist, dass der Wagen von alleine nach Hause fährt, um der Polizei zu entgehen. Aber ja, wollen wir ganz kurz einmal vielleicht halb ernst darüber reden. Ich finde, die Leute sollten sich gar nicht so darüber aufregen. Weil erstens ist jeder dafür verantwortlich, dass dieser Unfall nicht passiert, weil das heißt ja nicht, dass du währenddessen dir einen keulen kannst oder Zeitung liest oder beides. Ja, aber das machen die, das haben ja wohl viele Amis wohl gemacht. Die haben quasi einfach das Ding angeschaltet und so in Ami-Manier, weißt du, so einfach so my family died in a car crash. It didn't say on the instructions that you that the autopilot is not autonomous. Ja, genau. Und dann, sitzt du da und ja, ich glaube, die haben das alle nur gemacht, um sich beim Autofahren einen keulen zu können. Und ja, oder dann um halt nachher wieder Tesla zu verklagen Tesla, auf 8 Trillionen. Tesla, mein kostenloser Slogan für euch: Tesla 6 Autopilot, shoot your load and hit the road. Schön dumm. Genau. Aber das ganze Thema ist, wenn man jetzt mal so an die ganzen anderen Transportmittel denkt, die irgendwann auch mal in den ersten Tagen waren, wie zum Beispiel das erste Flugzeug, die erste Kutsche, da sind ja auch irgendwie Leute bei gestorben oder beim Erfinden und bei den ersten Gehversuchen. Die haben sich damals noch nicht drüber aufgeregt. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht auf jeden Fall diese Kultur des Aufschreis. Ja, genau, das glaube ich. Da gab es einfach, wahrscheinlich ist das Internet mal wieder schuld. Weil dann hast du einen Hashtag und dann machst du irgendwie Hashtag Tesla Pride Day oder keine Ahnung. Und oder der Aufschrei war genau der gleiche, dass man sich damals. Und es hat nur keiner gehört. Ja, genau. Es wurde nicht überliefert. Ja, aber wahrscheinlich gab es damals auch schon, die gesagt, ja, wenn diese Leute so verrückt sind, sich in diese seltsamen, selbstfahrenden Autos, also ne, quasi ohne Pferde zu setzen. Aber gut, ist trotzdem meine Cream of the Week, weil das. Aber tatsächlich, also ich würde nochmal meine Cream dazu geben. Und wir müssen, dürfen nicht Cream so viele Worte durch Cream ersetzen. Das ist sexual. Ja, genau. nein, du merkst, finde ich, fast wieder, es hat für mich ein bisschen diesen Sommerpausen-Appeal, wo du einfach merkst, so, die Leute haben nichts, die Presse hat wieder nichts zu berichten und deswegen wird das wieder so künstlich aufgeblasen. Also ich meine, die Berichterstattung darüber war ja, also abgesehen von den logischerweise berechtigten ethischen Fragen, die man sich bei autonomen Robotern irgendwie stellen muss oder so, wurde ja darüber berichtet, als hätte er in der Garage gestanden, hätte dann die Garagentür eigenhändig geöffnet, der Wagen, und irgendwie wäre irgendwie in die Fußgängerzone gefahren und hätte ein paar dreijährige Kinder ohne Fahrer umgemäht oder so. Also, ne? Aber ich meine, da saß ja einfach einer drin, der hat halt gesagt so, nö, ich habe jetzt keinen Bock. Und was mich auch fragt, so wie ich das verstanden habe, hat der LKW ja so ganz fies von links überholt und hat sich dann davor gesetzt. Das war menschliches Versagen, also von Seiten des LKW-Fahrers, wie ich das richtig mitbekommen habe. Okay, also zusammengefasst, unsere kombinierte Cream of the Week: Tesla sollte einfach einen Lang-Alarm in die neuen Modelle einbauen. Planet Fitness braucht mehr WLAN und Das wäre die Idee. Sobald jemand in einem Auto zu stark anfängt zu stöhnen, sofort Not aus, zack, auf der Straße stehen bleiben, wenn sich einer anfasst. Und auch wenn der Puls zu hoch geht, weil man vielleicht sexuell erregt wird, gleich Auto aus. Genau das. Das wäre, okay, wär, würde ich sagen, die zusammengefasste Forderung der Cream of the Week diese Woche. Perfekt. Ich bin zufrieden damit. Genau, für nächste Woche ist es folgendermaßen, dass ich gar nicht da bin und nicht vor Ort, sondern mal ausnahmsweise mich mit meiner Freundin treffe. Nee, das ist ein dummer Satz. Ich bin verhindert und deswegen zeichnen wir wahrscheinlich jetzt noch eine Folge, jetzt nicht direkt jetzt oder wir wissen es noch nicht genau, auf jeden Fall zeichnen wir noch eine Folge auf und wir zeichnen das heißt, ihr kriegt euch dann nächste Woche Cream aus der Dose. Genau. Wir machen eine kleine Canned Cream. Und wir machen, damit wir nicht, dass jetzt nächste Woche aufgenommen wird und zwischendurch ist der dritte Weltkrieg ausgebrochen und ja, wir reden halt wieder über Autos, die stehen bleiben, wenn man sich einen runterholt. Also damit, wir machen das ganz offen, die transparente Show Creamspeak, ganz nah dran am Hörer. Und wir nehmen heute Abend eine kleine Nostalgie-Best-of-Kindheitsfolge auf. Das heißt, wir kommen euch ganz nah, nein heißt immer noch nein, wir sind eine Armlänge von euch entfernt, aber wir kommen euch ganz nah und erzählen uns ein bisschen aus der Westentasche, und wie das so früher bei uns war, bevor wir Krieg... Bevor es Autos gab und Lang-Alarms. Richtig. Ja, damit würde ich sagen, haben wir doch heute wieder eine relativ seltsame Sendung. Ich weiß nicht, so um mal kurz Feedback zu uns selber zu geben, während die Leute noch dran sind. Würde ich auch sagen. Lass uns mal machen. Ich fand die Sendung heute fand ich komisch. Wir waren nicht so befangen wie letzte Woche, weil wir so verkatert waren. Aber man merkt, dass langsam ein bisschen Routine reinkommt, aber... Macht auch noch Spaß. Also die Frage... Genauso wie ich gerade geredet habe, genauso über die Sendung. Es macht auch noch Spaß. Ich frage mich, ob wir... Also ich glaube, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt bei der dritten Folge, um jetzt großartige Selbstzweifel aufkommen zu lassen. Über einen Best-of zu reden, oder? Genau. Nee, ja. Aber ich glaube tatsächlich... Also ich habe zwischendurch mal ein bisschen gefragt, so was ist los? Haben wir unseren Sex-Appeal schon verloren? Unseren Cream-Appeal? Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir waren einfach heute... Wir haben einfach am Stück... das Ding runtergeballert und ja. Deswegen auch Aufruf an die Hörer auf Twitter, schreibt uns bitte, wie gut ihr uns fandet. Ich möchte keine negative Kritik hören, das kann ich jetzt schon mal sagen. Mir ist scheißegal, ob euch irgendwas nicht gefallen hat. Direkt, ich will ausschließlich wir haben eine Planet Fitness / Margarete Stukowski Policy, ja. Wenn uns irgendjemand kritisiert, direkt geblockt, reported. Ja. Und wir schicken euch einen selbstfahrenden Tesla-Wagen auf den Hals, der euch dann verfolgt, euer Leben lang. Wir haben nämlich das Geld, wir können uns das leisten. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß, ich glaube, das Finale ist auch noch bis zum nächsten. Habt viel Spaß beim Finale. Was für ein Finale? EM? Germany's Next Topmodel? Weiß ich nicht. EM. Ach so, okay. Fußball, Max. Ohne Gomez jetzt, der ist verletzt, ne? Ja, der ist verletzt. Sollen wir noch ganz schnell über Fußball? Übrigens, nein, lass ich keinen Fußball. Wir haben eine fußballfreie Sendung, das war schön. Das war gut ohne Fußball. Genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Für die Leute, die gerade einschlafen, gute Nacht. Genau, sleep tight, Puppers. Stay creamy und bis zum nächsten Mal bei Creamspeak.